Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Chamsaesang erklärte der Vorsitzende des Generalverbandes Demokratische Gewerkschaften Südkoreas, Han Sang-yun, am 13. Oktober bei der gerichtlichen Verhandlung der Berufungsinstanz im höheren Gericht Seoul die Ungerechtigkeit des falschen Urteils gegen ihn. Und mehr als 100 Künstler, die auf der vom Blauen Haus aufgestellten schwarzen Liste der Kultur- und Kunstschaffenden stehen, hielten am 18. Oktober auf dem Platz Gwanghwamun in Seoul eine Pressekonferenz ab und verlangten den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye.